Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Antisemitismus ohne Juden. Ungarn, Polen und Russland. Die Last der Geschichte nach dem Systemwandel. Eine Sendung von Klaus Kunze. Schauplatz ist die Kinisi Utca, eine Randbezirksstraße der ungarischen Hauptstadt Budapest. Vor dem Gebäude, in dem das Rundfunkstudio von Tilos Radio liegt, finden sich einige hundert Menschen zu einer Straßenkundgebung zusammen. Großteils sind sie, viele vom Land, in Bussen herangebracht worden. Der 11. Januar 2004 schien kundgebungsgeeignet, ein Sonntag. Der Auslöser? Ein vorweihnachtliches Programm, in dem ein Moderator ins Mikrofon gelallt hatte, er wünsche sich, dass die Christen allesamt ausgerottet würden. Der Mann, für den sich der Sender umgehend entschuldigte, war betrunken und sofort entlassen worden. Er war jüdischer Herkunft. Die Redner, die sich an die Menge wenden, protestierten also, wie bezeugt wird, gegen den auf die Vernichtung unseres Volkes abzielenden, im religiösen Gewand geführten Krieg und gegen den moralischen Holocaust des Ungarntums. Eine Minderheit, die die ungarische Nation und das Christentum hasst, behauptet ein Redner, quält und verspottet seit 5 Jahrzehnten die Ungarn. In ihrem Kampf um die nationalen Kraftquellen presst diese Minderheit die Mehrheit aus. Und er verlangt Nulltoleranz gegenüber den Ungarn und Christenhassern. Die Menge antwortet mit Beifall, mit Beschimpfungen der Juden, Kruzifixe werden hochgereckt. Eine israelische Flagge soll verbrannt worden sein. Da einer der Redner, Kornél Döbrentei, Vorstandsmitglied des Ungarischen Schriftstellerverbandes ist, protestieren namhafte Verbandsmitglieder gegen seine antisemitischen Äußerungen. Das falle unter Meinungsfreiheit, werden sie vom Vorstand beschieden. Mehr als 160 Schriftsteller verlassen den Verband daraufhin aus Protest. György Dolos, wirkte in Ihrer ungarischen Heimat diese Auseinandersetzung ebenso überraschend wie beispielsweise in Deutschland, wo Sie als Schriftsteller leben? Das Ganze, was danach ereignete, war ein Zufall, weil die antisemitischen Äußerungen von Döbrentei und anderen Vorstandsmitgliedern und namhafter Autoren, in Ungarn bekannten Autoren, seit Jahren zur Norm gehört hatten. Der Journalist György Feher fügt zögernd hinzu. Also ich kann vielleicht nur damit ergänzen, dass nach 1990 hatte man eventuell die Möglichkeiten, einige Fragen zu klären, die bis 90 nicht geklärt wurden. Ich glaube, was wir so mit diesem banalen Wort Vergangenheitsbewältigung oder Verarbeitung nennen, ist in Deutschland man weiter und in Ungarn hat man einiges nachzuholen. Die Ursache natürlich in die Geschichte steckt, weil nach 1945 Juden, die Krieg und die Vernichtung doch überlebt haben, haben erst mal meistens sich entschieden, nie wieder Juden zu sein. Und gleichzeitig die waren diejenigen, die die Politik neu gestaltet haben. Eine Minderheit, so hatte einer der Redner im Januar behauptet, quäle und verspotte seit einem halben Jahrhundert die Ungarn. Und er hatte diese Minderheit charakterisiert als Christenhasser, mithin Juden. Maximal sind es noch 80.000, die überwiegend in Budapest leben und knapp 1% der Bevölkerung Ungarns ausmachen. Ein seit jeher liberales, religiös unorthodoxes Judentum. Noch 80.000 will sagen, dass fast 500.000 ungarischer Juden in Auschwitz und in anderen KZs vernichtet wurden. Vor 60 Jahren, im April 1944, begannen die Deportationen. Aber über die tragende Rolle des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann oder des sogenannten Reichsverwesers Admiral Horthy, eines Verbündeten der Nazis, und der mit den Deutschen kollaborierenden Pfeilkreuzlerpartei und Bewegung, war man in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im Ausland besser informiert als in Ungarn selbst. Genauso wie über die protestierende kirchliche Obrigkeit in Ungarn oder die mutigen Versuche des schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg, ungarische Juden vor der Deportation nach Auschwitz zu retten. Was totgeschwiegen wurde, war die Mithilfe bei der Deportation, wie eine schon ab 1920 beginnende judenfeindliche Gesetzgebung in Ungarn. Das im April 2004 feierlich in Budapest eröffnete Jüdische Museum setzt diese fragwürdige Linie fort. Die Dokumentation der Vernichtung beginnt erst mit den deutschen SS-Männern in Auschwitz. Was war vorher, fragen Kritiker. Als Gegenstück dazu behauptet sich die zur negativen Legende erstarrte Gleichsetzung von Judentum und Kommunismus. Bela Kuhn, 1919 Kopf einer kurzlebigen kommunistischen Räterepublik, war Jude wie Matjas Rakos, bis 1956 der Mann Moskaus in Budapest Jude war. Die neue Qualität daran ist, dass man sie in Ungarn ganz signifikant, die Juden, in Anspruch nimmt dafür, sie sollen den Kommunismus erfunden haben, sie sollen Nutznießer und Werkzeuge des Stalinismus gewesen sein. Das sagt Wolfgang Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin. In einem zweiten Anlauf werden sie auch noch haftbar gemacht für das augenblickliche Ungemach, das der neue Kapitalismus, die Globalisierung, bringt. Vor anderthalb Jahrzehnten kehrte sich Ungarn vom Sozialismus ab. Nicht nur Funktionäre, darunter Schriftsteller und Intellektuelle des Kadar-Systems, auch und vor allem große Teile der Landbevölkerung, Rentner, einfache Arbeiter sind aus dem sicheren sozialen Netz gefallen und zählen seither zu den Verlierern. Parallel, und das trifft für Ungarn wie die anderen ehemaligen Ostblockstaaten zu, bieten sich anstelle des Sozialismus nun viele Heilswege in eine neue Gesellschaft an. Nationalismus ist darunter der einfältigste, auch in Ungarn. Da der nationale Mythos, heißt es in einer jüngst erschienenen kleinen Geschichte des Antisemitismus, nichts anderes darstelle als eine politische Religion, die aus den heiligen Schriften die Vorstellung auserwählter Völker übernommen habe, handle es sich um politische Verweltlichung des biblischen Mythos. Damit würden die Juden mehr oder weniger mythisch wahrgenommen und zur nationalen Bedrohung. Gerd Dolosch. Antisemitismus ist eine der vielen Guten gegen den Liberalismus. Und Liberalismus ist Europa. Also Antisemitismus ist in Ungarn immer mit Europafeindlichkeit verknüpft. Muss das Ausland diesen antisemitischen Nationalismus ernst nehmen? György Dolosch übersieht eine Gefahr in einer solchen Entwicklung nicht, falls ein Scharfmacher wie Viktor Orban wieder an die Regierung komme. Derzeit gelte jedoch: Dieser Antisemitismus ist nicht stark, sondern laut. Ungarn ist am 1. Mai der Europäischen Union beigetreten, sowie ebenfalls aus dem früheren sowjetischen Herrschaftsbereich Polen, Tschechien, die Slowakei und die drei Staaten des Baltikums. Paul Spiegel, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, machte noch vor dem offiziellen Beitritt der neuen Staaten zur Europäischen Union auf ein wenig beachtetes Problem aufmerksam. Gleichzeitig werden sich diese Staaten verstärkt mit ihrer bisher nur ansatzweise aufgearbeiteten Geschichte der Kollaborationsverbrechen vor allem unter nationalsozialistischer Besatzung konfrontiert sehen. Für das erweiterte Europa bedeutet dies zukünftig eine intensivere Auseinandersetzung mit einem in vielen osteuropäischen Ländern nach wie vor weit verbreiteten traditionellen Antisemitismus. Der Kampf gegen jegliche Form von Antisemitismus in Europa könnte daher komplizierter, schwieriger und langwieriger werden als bisher allgemein vermutet. Ende April haben sich die Teilnehmerstaaten der OSZE-Konferenz zum Antisemitismus ganz im Sinne dieser Warnung verpflichtet, antisemitische Vorkommnisse europaweit in einem Aufzeichnungssystem festzuhalten. Das wäre, sollte die Absicht umgesetzt werden, schon ein gewisser Erfolg. Denn mit dem Umbruch 1989 bis 91 ist nicht nur der Antisemitismus insbesondere unter nationalistischen Politikern wieder salonfähig geworden. Antisemitische Äußerungen, meist nur als verdeckte Anspielung, werden, siehe ungarischer Schriftstellerverband, als verträglich mit den neuen demokratischen Werten heruntergespielt und sogar Friedhofsschändung, Beschimpfung und Schmiererei wird häufig, obwohl einschlägige Strafgesetze in Kraft sind, nur nachlässig verfolgt. In Polen dürfte es, falls die Anzahl der im Land lebenden Juden maßgeblich wäre, überhaupt keinen Antisemitismus geben. Im Jahr 1946 machen die Überlebenden selbst zusammen mit der viel größeren Zahl der aus dem Osten zurückgesiedelten nicht einmal mehr ein Zehntel der Juden, die vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht einmal in Polen gelebt hatten. Ghettos, Deportation und die Massenmorde in den Konzentrationslagern haben das polnische Judentum vernichtet. Bei dem polnischen Schriftsteller Andrzej Sipkowski liest man, die polnischen Juden sind fast vollständig umgekommen und die wenigen, die den Krieg überlebten, sind zum Teil in den 40er Jahren emigriert, zum Teil aber im Jahr 1968 aus ihrer Heimat vertrieben worden. Dass Juden weiter drangsaliert, bedroht, ja sogar ermordet wurden, verdrängte und verschwieg man in der polnischen Volksrepublik im offiziellen Leben. Wie überall zwischen Moskau und Ost-Berlin wurde stattdessen der Antisemitismus in Antizionismus, das heißt gegen Israel und gewisse kapitalistische Kreise, umgeleitet. Also den Esel gemeint, den Sack geschlagen. Und auch noch weitgehend im Sinne der katholischen Bevölkerung. Denn, schreibt Wolfgang Benz, der volkskulturelle Aspekt des antisemitischen Vorurteils ist bezeichnend für Polen. Im christlich-klerikalen Antisemitismus gilt in Verbindung mit polnischem Volksbewusstsein der Jude als Inkarnation des Bösen. Das Bild des Juden ist überliefert als das des Gottesmörders. Der Jude ist die Personifizierung des Bösen und dient als Chiffre für die geheimen Antriebskräfte der Weltgeschichte. Die Historikerin Beate Kosmala ergänzt, was auch immer wieder eine Rolle spielte, gerade für Polen ganz wichtig ist, ist das Stereotyp des jüdischen Bolschewisten. Das heißt, die Vorstellung, dass der Kommunismus von den Juden erfunden ist, generell pauschalisierend von den Juden. So klang schon vor 1939 polnische nationalistische Propaganda. Aber heute? Ich denke, dass diese Frage des Kommunismus und dieses Stereotyp des jüdischen Bolschewismus, der Żydo Komuna, wie es in Polen heißt, dass es immer noch virulent ist. Wenn es missliebige Regierungen gibt da oder missliebige Entwicklungen, dahinter dann Machenschaften von Juden vermutet, ist aber eine durchgängige Geschichte, die immer wieder auftaucht. Dass das fundamentalistisch-katholische vom Vatikan wie vom polnischen Episkopat mehrfach ausdrücklich verurteilte Radio Maria sein Programm mit antisemitischen Untertönen fast ungehindert ausstrahlen darf, wirft ebenso ein Schlaglicht auf die Jahre nach 1989 wie die versandende öffentliche Debatte um die polnische Mittäterschaft am Jedwabne-Pogrom während der deutschen Okkupation. Der besonders von nationalistischer Seite instrumentalisierte Druck zeigt da seine Wirkung, wo sogar ein Lech Wałęsa gegen Unterstellungen jüdischer Herkunft zu sein öffentlich versichert, er sei Pole und polnisch seit Generationen. Der polnische Historiker Marek Pelz. Es sei festgestellt, dass der Antisemitismus in Polen seine abstrakteste Form erreicht hat. Er kann ohne real existierende Juden leben. Und da es schätzungsweise nur noch 8000 Juden in Polen gibt, fügt Pelz hinzu, werde man eben zum Juden ernannt. Vergleichbar mit Polen beträgt auch in Russland der jüdische Bevölkerungsanteil nur noch den Bruchteil eines Prozents. Vor etwas mehr als 100 Jahren lebten in den Grenzen des Zarenreichs noch über 5 Millionen. Der Überfall Hitlers, die systematische Vernichtung, verringerte ihre Zahl beträchtlich und nach 1989 verließ fast noch einmal 1 Million Juden die Sowjetunion und Russland. Viele von ihnen gingen nach Deutschland. Berlin erfuhr den stärksten Zuwachs. Alexander Brenner war hier jahrelang Leiter der jüdischen Gemeinde. Aber passt das heute eigentlich noch, demokratisches Russland und Antisemitismus? Es gibt nicht nur heute, den gab es immer. Und er war die ganze Zeit da, latent da, mehr oder weniger halboffiziell, zum Beispiel in der stalinistischen Zeit. Sie kennen ja, dass die jüdische Kultur, die jüdische Religion wurde noch mehr verfolgt als die anderen. Danach gab es einen offiziösen Antisemitismus, nicht einen offenen, und da waren die Juden sehr diskriminiert. Unvergleichlich stärker als im Westen wird der Antisemitismus in Russland, in Osteuropa, auch aktuell aus einer bestimmten historischen Grundhaltung gespeist, wie der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz beobachtet hat. In Osteuropa haben wir das Phänomen, dass der traditionelle Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft wiederbelebt wurde. Da feiern aber auch noch ältere antijüdische Stereotypen, Gottesmordvorwurf, Brunnenvergiftung, feiern ganz alte antijudaistische Stereotypen wieder Auferstehung, als seien 70 Jahre aufgeklärterer kommunistischer Herrschaft spurlos vorbeigegangen. Das ist natürlich weitgehend eine volkskulturelle Erscheinung. Das wird in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland auch von der orthodoxen Kirche getragen. Da stehen oftmals dann die Priester an der Spitze antisemitischer Bewegungen. Und das wird geglaubt, weil es so lange Traditionen hat. 1903 erschien in St. Petersburg ein Machwerk, das in Russland wie im übrigen Osteuropa schon seit Jahren wieder und ungeachtet seines mehr als zweifelhaften Rufs bis auf den heutigen Tag noch kursiert. Die Protokolle der Weisen von Zion. Den Schutzumschlag einer Ausgabe von 1993 ziert ein Davidstern aus blauem Stacheldraht. In blutrot der Titel Sionskije Protokolle. 80 Seiten. Einem antisemitischen Pamphlet, das der millionenschwere Autobauer Henry Ford 1922 veröffentlichte, ist das eindeutige Motto entnommen. Es gibt einen Plan, wie die Völker materiell und geistig vernichtet werden sollen, wenn doch nicht gänzlich, so doch hauptsächlich unter Kontrolle einer Rasse. Die Protokolle lesen sich mit weltweiter jüdischer Verschwörung, Unterwanderung, Geld- und Machtgier auf der einen, mit nachgerade naiver Offenlegung aller, aber auch aller Machenschaften, Absichten und Ränke auf der anderen Seite, wie ein antisemitisches Handbuch für die leichtgläubige Menge. Die verschwindend geringe Zahl der Juden in Osteuropa wird auch vom Antisemitismus keineswegs übersehen. Aber gerade in dieser geringen Zahl sieht man die Richtigkeit der Protokolle belegt. Der enge Kreis der jüdischen Verschwörer entziehe sich mit seiner geheimnisvollen Macht nur noch mehr ins Ungreifbare. Die Gefährdung, die Bedrohung vergrößere sich. Moskauer Plakatparolen bei öffentlichen Kundgebungen in den 90er Jahren. Nieder mit dem Zionismus. Nieder mit der kosmopolitischen Oligarchie, die nach Weltherrschaft strebt. Bringt die Satans-Zionisten Jelzin und Co. für die Plünderung des Landes vor Gericht. Ich habe in Russland schon gehört, dass auch Hitler Jude war. Wie sagt Marek Pelz? Man werde zum Juden ernannt. Russlands Präsident Wladimir Putin scheint das antisemitische Vorurteil in der Bevölkerung inzwischen auf seine eigene Weise zu bedienen. Mit der Verfolgung ausgerechnet der jüdischen Medienzaren Wladimir Gusinski, Boris Berezowski und der publikumswirksamen Anklage gegen Michail Khodorkovsky und nicht etwa gegen einen Viktor Tschernomyrdin, den ehemaligen Chef des Energiegiganten Gazprom, wird der Antisemitismus raffiniert in eine politische Bahn gelenkt. Das findet Beifall, denn der Präsident packe nun endlich die Wurzel des Übels dort, wo es die breite Masse doch längst vermutet hatte. Offiziell wird es niemand zugeben, auch von den Spitzen in Russland, dass diese Oligarchen unter den Oligarchen es einige Juden gibt, das stimmt. Aber für den Antisemiten, auch wenn es keine Juden darunter gegeben hätte, hätte man sie erfunden. Es fehlt Aufklärung, durch wen auch immer getragen. Und in dem antiwestlichen Affekt, der den neuen Nationalismus in Osteuropa kennzeichnet, in diesen antiwestlichen Affekt passt das Judentum gut hinein. Und das unterscheidet den Antisemitismus in Osteuropa vom westlichen, dass er noch sehr viel irrationaler ist und noch sehr viel emotionaler als der westliche. Das war Hintergrundpolitik. Heute Antisemitismus ohne Juden. Ungarn, Polen und Russland. Die Last der Geschichte nach dem Systemwandel. Eine Sendung von Klaus Kunze, Redaktion Robert Bark. Morgen im Hintergrundpolitik Impressionen von einer einst umkämpften, jetzt vergessenen Insel. Die Falklands als blühendes Kleinod im Atlantik. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare.